Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Poppin' rubber bands, Bruno Stanley, tell me while I do my money dance like, hey.

chérie. La la la la la. Francia, Colombia, me gusta freeze. J Balvin, Willy William, me gusta freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente, eso se fue muy freeze. No le bajamos, mas nunca paramos, esto es probado y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Que fue mucho el atento. ¿Y dónde está mi gente? She's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing.

Phillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. Got my homies pull up on your block, they make that feel just like a rock star. Kiepenkerl, Ihr Radio im Kreis Coesfeld. Im Sitzen, im Laufen, im Liegen, im Auto, in der Badewanne, beim Sex. Bitte was? Um 6 am Morgen und am Nachmittag. Wir sind bei Ihnen rund um die Uhr mit dem besten Musikmix. Den Neuigkeiten aus der Nachbarschaft und aller Welt und guter Laune. Wir sind einfach Ihr Radio. Radio Kiepenkerl. Natürliches Badevergnügen im Naturbad Olfen. Schwimmen ohne Chlor? Natürlich. Strandfeeling mitten im Freibad? Natürlich. Entspannen im Strandkorb? Natürlich. Das ist die Kurzurlaub. Natürlicher Baden im Naturbad Olfen. Mehr unter naturbad-olfen.de. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Ab sofort Summer Sale bei Hollard mit bis zu 50% Rabatt. Hollard in Südlohn, das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Got your girl in the crazy, choosing the gold nugget. On a Tuesday, got your girl in the crazy, choosing the gold nugget. Wednesday, got your girl in the pretty shade. Tuesday, gonna go perfect. On a Tuesday, got your girl in the pretty shade. Tuesday, gonna go perfect. Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Sprache sprechen. Und alle von denen, die man nicht suchen darf, wenn dann irgendwann mal auf der Straße tritt. Aha. Und Baby, ich schreib jedes Lied für dich. Aha. Doch bin alleine, denn sie sieht mich nicht. Aha. Ich hoffe, dass es geschieht. Ich bin verliebt, doch hab kein Plan, ob es sich gibt. Jeden Kerl. Radio Jeden Kerl. Immer mehr. Noch mehr von der besten Musik. Jetzt. get that shit together so we could get together. You need me to get that shit together so we could get together. Von heute, der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico.